Am 7. Oktober fand in der Botschaft der DVJK in China eine Veranstaltung statt, auf der zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas ein Brief der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner an Marschall Kim Jong-un angenommen wurde. Der Vorsitzende der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner und die koreanischen Bürger in China nahmen an der Veranstaltung teil. Sie legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe nieder und verbeugten sich davor. Sie sahen sich die Fotos über die unvergänglichen Führungsverdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un an. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.